может, для кого-то это нормально вообще приходить так, но... Vielleicht ist es für jemanden sogar gewöhnlicher, seine Stunde zu spät zu kommen. То есть было же искушение просто плюнуть и говорить, ну не нашли, не судьба. Also die Versuchung war auch da, also das jetzt alles einfach zu lassen und wieder nach Hause zu gehen. Wir dachten, vielleicht ist es jetzt kein Schicksal für uns. То есть даже такими маленькими гадостями. Also solche Tricks, kleine Tricks. Дьявол пытается тебя удержать от следующего шага. Der Teufel versucht dich beim nächsten Schritt festzuhalten. Потому что как раз на тот момент мы во Христа верили, но без церкви. Also damals haben wir schon an Christus geglaubt, aber wir hatten keine Gemeinde gehabt. Понимаете? Versteht ihr? Буквально физически дьявол пытается обокрасть. Teufel versucht auch physisch uns zu bestehlen. Но aber как же противостоять духовным атакам? Wie kann man widerstehen diesen feindlichen Attacken, geistlichen Attacken? Первое. Das erste. Мы поняли, что атаки вообще существуют. Also wir haben jetzt verstanden, dass die Attacken existieren. Что существует этот вор? Also dass dieser Feind existiert. Второе. Und das zweite. Чтобы побеждать эти атаки. Um diese Attacken zu siegen. Надо их распознавать. Soll man sie auch festlegen? Где они? Oder erkennen, wo sind die? 2 Коринфянам 2:11. In 2 Korinther 2:11. Нам говорит. Steht geschrieben. Я прочту современный перевод. Ich lese jetzt aus der modernen Übersetzung. Чтобы не дать сатане нам навредить и обхитрить нас, ведь мы-то хорошо знаем его козни, его умыслы. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Господь нам помогает. Also der Herr hilft uns. Распознать, где же атаки. Dass wir diese Attacken herauskristallisieren können. Чтобы их побеждать. Damit wir sie auch besiegen können. Вы знаете, на войне. Wisst ihr, am Krieg. Когда враг бомбит город. Wenn der Feind die Stadt bombardiert. Он бомбит самые важные объекты. Er bombardiert immer die wichtigsten Objekte der Stadt. Знаете, да? Also, ihr kennt das. Хороший враг, es gibt умный, einen guten und schlauen Feind. Он узнает, что же важное в этом городе. Er weiß über die Wichtigkeit der Stadt Bescheid. И бросает прежде всего туда бомбы. Und er schmeißt genau dahin die Bomben hin. То есть на войне не бомбят зоопарк или цирк. Also im Kampf, im Krieg werden keine Zoo oder Museen irgendwie bombardiert oder Zirkus. А бомбят военный завод. Sondern die Militärfabriken. Которые выпускают ракеты, которые могут убить самого врага. Die Raketen понимаете? Herstellt und auch andere Städte zerstören kann. Бомбят военный завод. Also die Militärfabriken werden zerstört. Бомбят здания правительства руководителей. Oder die Regierungshaus. Чтобы лишить город командира. Damit die Stadt keine Chefs haben. И когда ты живешь в городе, ты не знаешь, что в нем важно, что нет. Wenn du in der Stadt lebst, dann weißt du nicht, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. И тут откровение приходит от врага. Und dann kommt die Offenbarung vom Feind. То, что он бомбит, то и важно. Das, was gerade bombardiert, ist wichtig. Увидел, ага, бомбят завод, бомбят здание правительства. Also du siehst jetzt, also diese Militärfabrik wird zerstört, also. И сразу ты понимаешь, это важно. Dann weißt du, dass es wichtig ist. А цирк, зоопарк, это так. Aber Zirkus oder Zoo ist nicht so wichtig. И обращай внимание в твоей жизни на что бомбит враг Und больше auch всего. In deinem Leben, was der Teufel in deinem Leben alles zerstören will. Это тебе поможет Und das wird dir verhelfen, понять, что же важно в моей жизни, в моей духовной жизни. Zu verstehen, was in deinem geistlichen Leben wichtig ist. А что не так? Und was wiederum nicht so wichtig. Потому что в нашей христианской жизни мы имеем столько объектов, столько этих зданий. Weil wir haben in unserem geistlichen Leben so viele Objekte, so viele Gebäude. Иногда можешь не разобраться, где военный завод, а где зоопарк. Und manchmal kann es dir nicht klar werden, wo jetzt Zoo ist und wo Militärfabrik ist. Вот иногда сам враг, сам дьявол выдает себя. Aber der Teufel selbst oder der Feind selbst lässt sich jetzt einfach so bloßstellen. И здесь написано, то есть мы знаем его козни, нам известно, нам что-то открывается. Und hier ist geschrieben, also wir kennen seine Absichten, es wird uns offenbart. И дьявол никогда не будет бомбить веру в душе твою. Und der Teufel wird niemals den Glauben im Herzen zerstören wollen. Не будет бомбить наши знания. Oder unser Wissen irgendwie bombardieren. Не будет бомбить наши воспоминания о подвигах веры. Oder unsere Erinnerungen, also über die Heldentaten des Glaubens. Не будет бомбить наши мечты о будущих наших подвигах. Oder unsere Träume über die Heldentaten der Zukunft. Что же он будет бомбить прежде всего? Aber was wird als allererstes zerstören wollen? Давайте мы посмотрим немножко историю. Lass uns jetzt ein bisschen die Geschichte anschauen. Вы любите историю? Gefällt es euch die Geschichte sich anzuhören? Я люблю историю, потому что она повторяется. Ich liebe Geschichten, weil sie sich ständig wiederholen. Потому что хочу учиться на чужих ошибках. Weil ich möchte jetzt an Fehler anderer lernen. Каждый диктатор. Jeder Diktator. Нейрон, Гитлер, Сталин. Нейрон, Гитлер oder Сталин. Они пытались уничтожить церковь. Also sie haben immer wieder versucht, die Gemeinde, die Kirche zu zerstören. Знаете об этом? Also kennt ihr das? Ist es euch bekannt? Все безбожные правители не любили и пытались уничтожить Alle церковь. Alle gottlosen Regierungschefs also haben versucht, die Gemeinde zu zerstören. Но Aber они не могли это сделать сразу, в один момент. Aber sie konnten es nicht sofort machen. И поэтому искали другие хитрые методы. Deswegen haben sie nach anderen listigen Methoden gesucht. Конкретно хитрые дьявольские методы. Also diese konkrete listige Methoden des Teufels. И в Советском Союзе, In der Sowjetunion, кто помнит Советский Союз? Wer erinnert sich an die Sowjetunion? 70 лет официально царствовало безбожие. 70 Jahre lang hat Gottlosigkeit existiert. То есть политика страны была такая: Бога нет, и мы кричим об этом на всех углах. Also die Politik des Landes war so: Es gibt keinen Gott und wir werden das an jeder Ecke erzählen. Помните, да? Also ihr erinnert euch? Безбожие, атеизм. Gottlosigkeit, Atheismus. Но церковь все равно существовала. Aber die Gemeinde, die Kirche hat immer existiert. Церковь существовала. Die Gemeinde, die Kirche existierte immer. И она была для всех людей какая-то странная, непонятная. Und sie war für alle Menschen irgendwie so komisch, so unverständlich. И она была как кость в горле у коммунистов и атеистов. Das war wie ein Knochen im Hals bei den Kommunisten und Atheisten. Поэтому правительству безбожьим надо было что-то делать с этой церковью. Deswegen wollte die Regierung von diesem Staat der Gottlosigkeit irgendwas mit der Gemeindekirche machen. И тогда в СССР, в Советском Союзе, церковью занималась КГБ. Und dann der Geheimdienst hat sich um die Gemeinde in der Sowjetunion gekümmert. Кто знает КГБ? Wer kennt Geheimdienste? Да, это как в Америке ЦРУ. Also das wie in amerikanische CSI. В Германии Штази. Oder in Deutschen Stasi. В Иране Сазимане Этелат. Кто знает Сазимане Этелат? Wer kennt im Iran also diese Geheimdienste? Да. То есть спецслужба. Also das ist so ein Geheimdienst. И вот 60 лет назад. Und vor 60 Jahren. КГБ издает указ. Also der Geheimdienst erlässt einen Befehl. Все церкви. Alle Gemeinden. Евангельские. Evangelischen Gemeinden. Живые. Also die lebendigen Gemeinden. Обязаны зарегистрироваться в КГБ. Sollen sich beim Geheimdienst anmelden lassen. В Сазимане Этелат. Also bei diesen Geheimdiensten im Iran. Обязаны зарегистрироваться. Die sollen sich registrieren lassen. Получить личного шефа для каждой церкви. Und einen persönlichen Chef für ihre Gemeinde bekommen. Так сказать, старшего пастора от КГБ. Einen Oberpastor vom Geheimdienst. И исполнять особые правила. Und bestimmten Regeln nachgehen. То есть КГБ выставила церкви свои заповеди. Also der Geheimdienst hat der Gemeinde ihre eigenen Gebote jetzt auferstellt. За это Dafür церкви можно будет дальше собираться. Können sich die Gemeinde weiterhin versammeln. А иначе Sonst церковь вне закона. Die Gemeinde ist außer Gesetz. Запрет на собрание. Verbot für die Versammlung. Аресты. Und Arresten. Тюрьма. Und Gefängnis. Вот такой выбор. Also so eine Wahl hatten sie. Какие же именно заповеди КГБ предложила церковь? Also welche Gebote hat jetzt der Geheimdienst der Gemeinde aufgestellt? Интересно, что сам факт существования церкви дьявола не пугает. Also wisst ihr, der Teufel wird nicht davon abgeschreckt, dass es eine Gemeinde gibt. Поэтому важно, что же он именно хочет изменить в своей церкви, чтобы спокойно спать. Ist wichtig, was er eigentlich in der Gemeinde verändern will, damit er ruhig schlafen kann. Важно, что дьявол именно хочет бомбить в церкви, что именно, какие объекты. Was ist wichtig zu wissen, was der Teufel, welche Objekte er in der Gemeinde zerstören möchte. И вот что же КГБ захотело от церкви. Und was wollte der Geheimdienst von der Gemeinde? Вам интересно? Also, Или скучно? Interesse dran? Я пошел, лучше попоем. Oder wollen Нет? wir jetzt singen? Давайте откроем Библию. Also, lass uns jetzt die Bibel aufmachen. Первое царство, 11 глава, 1 и 2 стих. Это Самуил. И пришел, здесь будет много разных сложных имен. Hier haben wir einige schwierige Namen. Но вы не пугайтесь. Aber seid nicht abgeschreckt davor. И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин: «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля». Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter diese Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. То есть пришел враг к Божьему народу. Der Feind ist zum Volk Gottes gekommen. Те говорят: не убивай нас. Und sie sagen: bitte töte uns nicht. Okay. Okay. Все будет хорошо. Es wird alles gut sein. Только один глаз мне отдайте. Aber gib mir jetzt ein Auge von dir. То есть такой вот Angebot. So ein Angebot haben sie bekommen. То есть это был Наас, язычник, враг народа Божьего. Also der Nahas war ein Feind von Gottes Volkes. То есть дьявол приходит в народ Божий и пытается ставить свои условия. Der Teufel kommt zum Volk Gottes und stellt seine Bedingungen an das Volk auf. Чтобы было тихо, мирно. Damit es Frieden gibt. И здесь речь даже не шла о мизинце на ноге. Und die Rede war nicht von dem Zeh am Fuß. Но позорное клеймо на всю жизнь, видимое. Schmach, ein sichtbarer Schmach, also auf das ganze Land. То есть он хотел опозорить народ Божий. Er wollte das Volk Gottes in Schmach bringen oder beschämen. Чтобы они из страха сами взяли и отдали глаз свой. Damit sie aus Angst heraus wirken können oder machen können und das Auge abgeben können. Причем сами же, наверное, себе выкололи. Und auch selbst sich das Auge ausstechen. Он хотел унизить. Also er wollte sie erniedrigen. Это политика дьявола. Das ist die Politik des Teufels. Иногда дьявол пытается поставить верующих перед унизительным выбором. Manchmal stellt uns der Teufel, also die Gläubigen, also vor eine erniedrigende Wahl. Загоняя в тупик и навязывая грязную сделку. Und er möchte uns ein schlechtes Geschäft anbieten oder aufzwingen und Пугая. In eine Sackgasse hereinführen und Сделай. Uns Angst einjagen, also mach es. А то останешься один, одна. Sonst bleibst du alleine. Без денег. Ohne Geld. Жизнь пройдет. Und das Leben wird vorbeiziehen an dir. И предлагает какую-то грязь. Und gibt uns irgendein böses Geschäft an. Итак, условия для мира с церковью also, у дьявола были такие. Die Bedingung, also für den Frieden in der Gemeinde, hat er solche aufgestellt. То есть это КГБ, этот Наас. Also dieser Geheimdienst Nahas. Предложил следующее. Er hat Folgendes angeboten. Новых людей в церковь нельзя приглашать. Also man soll keine neuen Menschen in die Gemeinde einladen. Людей нельзя крестить. Man soll die Menschen nicht taufen lassen. Детей нельзя водить на богослужение, нельзя втягивать. Man soll die Kinder nicht zum Gottesdienst bringen. Если кто-то особо горячий в вере, wenn jemand besonders im Glauben brennt, кто-то особо горячий духовный, oder besonders geistlich weitergebildet ist, активный, oder sehr aktiv, тушить, also soll man, успокаивать, soll man ihn beruhigen, и сообщать soll man в КГБ, erlischen und ihn beim старшему пастору, abgeben, ausliefern. То есть этот Наас говорит просто: выколите у церкви этот глазик, und и все sagt, будет хорошо. Man soll das Auge bei der Gemeinde jetzt ausstechen und alles wird gut sein. И будем дружить. Und wir werden Freunde bleiben. Ну просто, ну не водите детей в церковь. Also lasst die Kinder nicht in die Gemeinde bringen. Ну не крестите людей. Also tauft die Leute nicht. Ну не зовите новых людей. Und bringt auch keine neuen Menschen in die Gemeinde. Ну сами вы уже верующие. Also ihr seid doch schon gläubig. С вами. Also. Ладно, пропадайте. Детей also, не трогайте, новых людей не трогайте. Also die Kinder lassen in Ruhe und auch neue Menschen lassen in Ruhe. Иначе. Sonst. Запрет на собрание. Wird es Verbot geben für die Versammlung. Аресты. Und Arrest. И церковь разделилась. Und die Gemeinde hat sich gespalten. Внутри себя. In sich, in sich drinnen. Кто-то хотел мирной жизни. Jemand wollte ein friedliches Тихо. Leben führen, ein ruhiges Leben führen. А кто-то остался верным Христу. Und andere waren treu, weiterhin treu geblieben. Дьявол нападает на эти объекты. Und der Teufel überfällt diese Objekte. Смотрите, как интересно. Er tut sie angreifen. Sehr interessant. Дьявол хочет задушить расширение Царства Божьего. Der Teufel möchte erwürgen, also die Erweiterung des Reich Gottes. И говорит, приказывает не приглашать новых. Und er befiehlt, lass die neuen Menschen nicht in die Gemeinde bringen. Да, нападение на благовестие. Also das Evangelium wird angegriffen. Спасение душ. Und die Errettung der Seelen wird angegriffen. Иисус сказал, несите Евангелие по всему миру. Jesus sagte, trag das Evangelium in die ganze Welt hinaus. Когда апостолов вызвали лидеры религиозные, сказали: молчите, не рассказывайте о Христе. Wo die religiösen Leiter, also die Apostel, zu sich gerufen haben und gesagt haben: erzählt nicht über Jesus. А то уволим. Sonst werdet ihr gekündigt. Уволю с работы, разведусь. Gekündigt oder sich scheiden lassen. Пугают. Also die haben Angst eingeschreckt, eingejagt. Апостолы сказали: извините, мы вас уважаем, начальники. Und die Apostel haben gesagt: ja, wir haben Respekt vor Ihnen, unsere geistlichen Chefs. Но мы не можем не проповедовать Христа. Aber wir können es nicht lassen, über Jesus zu predigen. Потому что нам Христос сказал. Weil Jesus sagt es zu uns. А он выше вас немножко рангом. Und er steht höher als ihr. То есть они извинились, говорят: ну, извините, мы не можем не проповедовать, там Христос приказал. Also, die haben gesagt, tut uns leid, wir können nicht es lassen, nicht zu predigen. Jesus hat es uns aufbefehlt. То есть нападение на благовестие. Und sie haben das Evangelium angegriffen. Иногда нам не дьявол напрямую приказывает. Manchmal wird der Befehl nicht von Teufel kommen. А страх, сомнение. Sondern Zweifel, Angst. Говорит, не спасай, не приводи людей в церковь. Und die Alte sagt zu uns, ja, tu die Menschen nicht erretten. Не надо, и все будет хорошо. Ja, es wird alles gut laufen. Я недавно разговаривал, сказал, с одним сатанистом. Also vor kurzem habe ich mich mit einem Satanisten unterhalten. И он говорит, darüber habe ich euch schon erzählt, und er hat gesagt, вот вы, христиане, вербуете в церковь. Also ihr Christen bewirbt die anderen in die Gemeinde. Агитируете. Агитирует sie. А у нас в сатанизме каждый сам к этому приходит, мы никого не заставляем. Bei uns im Satanismus, also wir tun niemanden aufzwingen, also zu uns in die Gemeinde zu kommen. Я ему говорю, какая у тебя благородная вера, ненавязчивая. Man kommt freiwillig dahin, und ich sage, ja, was für ein gütiger Glaube. Видите, сатанист осуждает, что мы вербуем людей ко Христу. Сатанист verurteilt uns, dass wir die Menschen anwerben. Вербуй дальше. Also, спасай, die говори. Weiterhin an und erzähle weiterhin über не важно, как это выглядит. Und egal, wie es ausschaut. Пропаганда, агитация. Ob es Propaganda ist oder Agitation. То есть он нападает на расширение царства. Also er tut die Erweiterung des Evangeliums, des Reich Gottes irgendwie einschränken. Расширение. Also die Erweiterung, neue Menschen. Дьявол нападает на крещение. Der Teufel greift auch die Taufe an. На углубление царства. Auch über die, greift auch die Tiefe des Reiches an. То есть крещение – это завет с Богом. Also die Taufe ist ja Bund mit Gott. Это более глубокие отношения. Und es sind auch tiefere Beziehungen zu Gott. Дьявол нападает на это углубление. Und der Teufel greift auch diese tiefe Beziehung an. Дьявол не хочет, чтобы детей вводили в школу воскресную, в церковь. Und der Teufel will auch nicht, dass die Kinder zu Kids Planet gebracht oder zu Sonntagsschule gebracht werden. Он нападает на будущее. Er greift auch die Zukunft an. Чтобы ты веру свою дальше не передавал. Damit du dein Glaube nicht weiter nach außen trägst. И благородно тебе Наас говорит. Und der gütige Naas sagt zu dir. Подрастет, ну сам разберется. Also er wird jetzt groß werden und dann wird er sich selbst entscheiden. Подрастет, сам выберет. Also er wird sich selbst entscheiden und das Richtige wählen. Ну чего там ребенка? Ему уже там целых два годика, чего его в церковь толкать? Er ist doch jetzt zwei Jahre сам alt. Решает. Er soll doch selber entscheiden, ob er jetzt in die Gemeinde will oder nicht. Понимаете, что бомбит дьявол? Also wisst ihr, jetzt wisst ihr, was Teufel alles bombardiert. Он бомбит эти вещи. Er bombardiert all diese Sachen. И мы должны видеть их важность. Und wir sollen die Wichtigkeit von diesen Sachen sehen. И ты видишь их важность. Und du siehst auch die Wichtigkeit von в твоей denen. Жизни. In deinem Leben. С детьми. Mit den Kindern. Вряд ли дьявол будет нападать на кружок по футболу. Also der Teufel wird nicht Fußballverein von deinen Kindern angreifen wollen. А вот на Royal Ranger посещение возможно. Aber das Projekt Royal Ranger höchstwahrscheinlich. Потому что он видит в этом потенциал для ребенка. Weil er sieht dieses Potenzial für die Kinder. А родители, может, не так видят. Vielleicht die Eltern sehen jetzt kein Potenzial darin, aber der Teufel schon. Дьявол не будет нападать на виртуальную, на виртуальную церковь в компьютере. Und der Teufel wird auch die virtuelle Gemeinde nicht angreifen im Internet. На виртуальную проповедь. Oder virtuelle Predigt. Там компьютер не сгорит. Also der Computer fängt jetzt nicht an zu brennen. Ja, kannst weiterhin anhören. А вот на живые отношения с братьями и сестрами. Aber die lebendige Beziehung mit den Schwestern und Brüdern. На живые отношения с твоим духовным наставником. Also die lebendige Beziehung zu deinem Leiter. Возможно, он их будет бомбить. Höchstwahrscheinlich, dass er genau diese Beziehung angreifen will. Компьютер нет. Also Computer nicht. Дружись там с американской церковью. Нет, kannst, нет проблем. Mit amerikanischer Gemeinde Freundschaften schließen. То есть наблюдай. Куда дьявол бросает бомбы? Also beobachte, wo der Teufel Bomben ablässt. Потому что это есть важный объект в твоей жизни. Das genau das ist духовный sind объект. Die wichtigen Objekte in deinem Leben, die geistlichen Objekte. И und узнав, где же мой духовно важный объект, und indem du jetzt weißt, wo diese wichtigen Objekte zu sehen sind, защищай его особенно. Beschütze sie auf eine besondere Art und Weise. Защищай его особенно. Beschütze es, wie es nur geht. Вот эти вещи. Also all diese Sachen. Потому что их будет больше всего штормить. Weil die werden höchstwahrscheinlich also am meisten dann betroffen davon sein. Не бойся дьявола. Also hab keine Angst vom Teufel. Он бомбит иногда. Er bombardiert ab und zu mal. И Бог сильнее. Aber Gott ist größer и und дает stärker, нам власть. Und er gibt uns auch die Macht, побеждать. Zu siegen. А вот захотим ли мы побеждать, зависит, это наш выбор. Aber ob wir jetzt wollen zu siegen, hängt von uns ab. И за последние 2000 лет. In den letzten 2000 Jahren. При любом режиме. Bei egal welchem Regime. При любом диктаторе. Bei egal welchem Diktator. Всегда были. Es war immer und ständig. Одноглазые христиане, einäugige Christen, которые выбрали die, временный договор с дьяволом, die dieses Angebot von Teufel angenommen haben, и были те, которые остались верны, und es gab auch die, die treu geblieben sind, и выиграли, und die haben auch gesiegt und победив gewonnen. И 12-летний Третий Рейх, und die haben auch dieses 12-jähriges Reich gewonnen, и 70-летний коммунизм, und 70-jähriges Kommunismus, и мусульманские гонения. Und auch muslimische Verfolgung. Бог открывает нам планы. Gott offenbart uns seine Pläne. Планы дьявола. Also auch die Pläne des Teufels. И дает нам все, что мы побеждали. Und er gibt uns alles, damit wir siegen können. Нет таких обстоятельств, о которых бы Бог нас не предупредил. Es gibt keine Umstände, wovor Gott nicht warnen würde. Он всегда заботится наперед. Er kümmert sich ständig im Voraus für uns. И наша задача разобраться. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir das uns klarstellen können. Что важно, что нет. Was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Аминь. Amen.